Platon oder die philosophische Liebe. Wenn heutzutage im Alltagsgespräch der Name Platon fällt, dann meist nur so, dass man von platonischer Liebe redet. Man versteht darunter jene Art von Liebe, in der nicht das sinnliche Begehren im Vordergrund steht, sondern die seelische Zuneigung, gegründet auf den Respekt vor der Person des Geliebten. Fragt man aber, warum diese Spielart der Liebe gerade den Namen Platons trägt, dann ist die Antwort nicht einfach zu geben. Ja, es scheint sogar, als berufe sich die platonische Liebe zu Unrecht auf diesen Philosophen. Nun gibt es freilich im Griechenland der damaligen Zeit noch eine andere Art der Liebesbeziehung, in der, eher als zwischen Mann und Frau, die feineren erotischen Regungen ihren Ort finden können. Das Verhältnis eines älteren Mannes zu einem Knaben. Man ist heute geneigt, derartige Verhältnisse mit skeptischem Blick zu betrachten. Bei den Griechen der Zeit Platons jedoch gehört es fast schon zum guten Ton, dass ein Staatsmann oder ein Feldherr sich für die schönen Jünglinge interessiert. Der Weg von der sinnlichen zur philosophischen Liebe kommt ergreifend in der Schilderung des Aufschwunges zum Ausdruck, die Platon im Symposion den Sokrates geben lässt, der seinerseits behauptet, damit zu berichten, was er als geheime Kunde von Diotima, einer Seherin aus Mantinea, erfahren habe. Sie habe ihn darüber belehrt, was das wahre Wesen des Eros sei, nämlich Sehnsucht nach dem Schönen oder noch genauer, Verlangen im Schönen zu zeugen. Das aber, meint Diotima, sei das eigentlich Ewige und Unsterbliche im Menschen. Denn wer nach dem Schönen strebe, der wolle es für immer besitzen. Darum gehöre es zur Liebe, dass der Liebende nach Dauer, nach Unsterblichkeit trachte. Eben dieser Wille zur Unsterblichkeit aber verwirkliche sich in den Stufen des Aufschwunges vom vergänglichen Schönen zum ewigen Urbild des Schönen an sich selber. Alle Menschen lieben das Unsterbliche. Die nun dem Leibe nach zeugungsfähig sind, wenden sich den Frauen zu und betätigen da ihre Liebe. Sie verschaffen sich, wie sie meinen, durch Kinderzeugen Unsterblichkeit, Andenken und Glück für alle Zukunft. Die aber den Seelen nachzeugungsfähig sind, wie steht es mit ihnen? Wenn einer von ihnen von Jugend an der Seele nachzeugungsfähig ist, als Jüngling und im Beginn der Reife, und wenn er nun zu befruchten und zu zeugen begehrt, dann, glaube ich, geht er umher und sucht das Schöne, in dem er zeugen könnte, denn im Hässlichen will er niemals zeugen. Denn das heißt auf rechte Weise auf die Dinge der Liebe zugehen oder von einem anderen dahingeführt werden, dass man von jenem einzelnen Schönen ausgehend des Schönen selber wegen immerzu gleichsam auf Stufen aufzusteigen beginnt. Von einem schönen Leib zu zweien und von zweien zu allen, von den schönen Leibern zu den schönen Lebenshaltungen, von den Lebenshaltungen zu den schönen Erkenntnissen, von den Erkenntnissen schließlich zu jener Erkenntnis, die sich auf nichts anderes bezieht als auf jenes Schöne selber. Hier, wenn irgendwo, ist das Leben für den Menschen lebenswert, denn er schaut nun das Schöne selber. Damit wird nun der tiefere Sinn der platonischen Liebe deutlich. Sie ist nicht einfach ein Zurückdrängen des sinnlichen Begehrens. Sie lässt vielmehr diesem sein begrenztes Recht, aber sie überschwingt es in eine höhere Form des Verlangens hinein, über die Schönheit der Leiber, der Seelen, der Lebensführung und der Erkenntnis hinaus, drängt sie zur Schönheit an sich selber. Der Eros, wie Platon ihn versteht, ist Streben nach dem Urbild des Schönen, an dem alles, was schön ist, teilhat, ist Streben nach der Idee des Schönen. So zeigt sich, dass die platonische Liebe aufs Engste mit dem verbunden ist, was als die großartige denkerische Leistung Platons in das Bewusstsein des abendlichen Geistes eingegangen ist, mit seinem Gedanken von der Idee. Mit dieser Einsicht wird Platon zum Philosophen. Denn nun fragt er, was es denn mit der Gerechtigkeit als solcher auf sich hat und wie es mit den anderen Weisen des rechten Verhaltens, der Tapferkeit, der Besonnenheit, der Frömmigkeit, der Weisheit steht. Bei solchem Nachdenken entdeckt Platon, der Mensch weiß ursprünglich, was Gerechtigkeit ist und was die anderen Tugenden sind. Er trägt in seiner Seele Urbilder all dieser rechten Weisen des Verhaltens. Und diese Urbilder können und sollen sein Handeln bestimmen. Es gehört zum Sein der Dinge, dass sie vergänglich sind, dass sie entstehen, sich wandeln und vergehen. Das Gleiche kann von den Urbildern nicht gelten. Die Idee der Gerechtigkeit bleibt immer, was sie ist. So spricht es ja Diotima aus. Jenes Schöne an sich selber, das Urbild der Schönheit, ist immer seiend, weder werdend noch vergehend, weder wachsend noch abnehmend. Das Urwirkliche ist somit aller Vergänglichkeit enthoben. Ihm aber gilt alles Streben im Ganzen der Welt, aller Eros. Das Vergängliche strebt nach dem Ewigen. Das ist für Platon das Geheimnis der Wirklichkeit. Von diesem Gedanken her vermag Platon einen Einblick auch in das Wesen des Menschen zu gewinnen. Denn nun muss er fragen, woher denn die Urbilder stammen, die der Mensch immer schon vor Augen hat, wenn er das Wirkliche erkennt. Und er muss antworten, der Mensch hat sie nicht selber geschaffen und entworfen. Er hat sie aber auch nicht aus der Erfahrung in seinem zeitlichen Dasein erhalten. Denn noch ehe er eine gerechte Handlung als gerecht, einen Baum als Baum erfahren kann, muss er schon wissen, was Gerechtigkeit und was ein Baum von Wesen her sind, muss er somit schon die Urbilder der Gerechtigkeit und des Baumes kennen. Woher also, so erhebt sich erneut die Frage, stammt dieses Wissen? Platon antwortet, es muss dem Menschen vor seiner zeitlichen Existenz zugekommen sein, in einem Dasein, das er schon vor seiner Geburt führte. Wenn er also ein Ding erkennt, wenn ihm bei dieser Gelegenheit das Urbild dieses Dinges aufleuchtet, dann heißt das, er erinnert sich an eine ursprüngliche Schau dieses Urbildes, die vor seinem zeitlichen Dasein stattgefunden haben muss. Erkennen ist Wiedererinnern. So führt der Gedanke der Idee mit Notwendigkeit zur Annahme einer Präexistenz der Seele und von da aus zur Gewissheit der Unsterblichkeit. Von dieser Schau her, die dem Menschen in der Präexistenz gewährt worden ist, bleibt ihm sein ganzes Leben hindurch eine Sehnsucht. Er strebt zurück zu dem Ursprünglichen, aus dem er herkommt. Daraus erwächst sein Bemühen, sich aus der Verfangenheit in die sinnliche Begierde frei zu machen und im Anschauen der Dinge schon in diesem irdischen Dasein zur Schau der Ideen selber zu gelangen. So gilt schließlich vom Philosophen, was Platon im Staat sagt. Von Natur strebt er zum Sein. Er kann nicht bei dem vielen Einzelnen verweilen, von dem man nur meint, es sei. Er geht vielmehr weiter und wird nicht entmutigt, noch lässt er vom Eros ab, ehe er die Natur von jeglichem, das ist, erfasst hat. Hat er sich nun dem wahrhaft Seienden genähert und mit ihm sich verbunden und hat er so Vernunft und Wahrheit gezeugt, dann ist er zur Erkenntnis gelangt. Dann lebt er wahrhaftig und wächst und wird so seiner Wehen ledig. Das also hat es zuletzt mit der platonischen Liebe auf sich. Sie ist die Leidenschaft des Philosophierenden, und ohne sie gäbe es kein wahres Suchen nach dem Ewigen.